Kommen wir jetzt noch zu einer anderen Ausstellung, die es gibt. Berlin ist wieder die Stadt der Ausstellung. Und nämlich die Eröffnung von dem Wannsee-Villa, wo Anfang 1942 die Wannsee-Konferenz anfing. Viele haben, glaube ich, gesagt, dass das recht spät dort eine, wie sagt man, Erinnerungsstätte oder wie Gedenkstätte eröffnet wurde. Was hat sich da eigentlich im Vorfeld so abgespielt? Also das ist diese Geschichte, die Vorgeschichte dieser Wannsee-Villa, wie sie heute ist, das, denke ich, ist ein Kapitel, in dem diese ganze, wie finde ich das richtige Wort dafür, diese deprimierende und schäbige, also das ist vielleicht das richtige Wort, diese schäbige Verhaltensweise der offiziellen Institutionen zur Frage der Dokumentation, nicht der Aufarbeitung, das ist was anderes, schlicht zur Dokumentation der Nazi-Verbrechen zeigt. Dazu gehört ein Name, der sehr wichtig ist. Es gab einen Historiker hier in Berlin, einen jüdischen Historiker, also auch die Juden haben offensichtlich nur das, also das gemacht, was die Deutschen hätten tun sollen, der jahrzehntelang darauf gedrungen hat, es sollte eine Dokumentationsstelle in Berlin eingerichtet werden, und zwar in dieser Wannsee-Villa. Eine Dokumentationsstelle, in der alle verfügbaren Dokumente wahrscheinlich entsprechend dem RIOD in Amsterdam gesammelt und für die Öffentlichkeit zugänglich werden sollten. Es gibt einen zweiten Aspekt dieser schäbigen und beschämenden Verhaltensweise der offiziellen Politik in Deutschland. Das ist das Berlin Document Center, wo bis heute unter der Aufsicht der Vereinigten Staaten, unter der Aufsicht von Amerikanern, das gesamte Nazi-Parteiarchiv liegt und die deutschen Behörden, also die Bundesregierung, weil das natürlich dann ein Teil des Bundesarchivs würde, die deutsche Bundesregierung sich seit Jahren weigert und es hinauszögert, dass das Archiv in deutsche Verwaltung übergeht. Weil noch vor 15 Jahren wäre dann ganz offenkundig gewesen oder geworden, wo überall, nicht nur heute, sondern wo überall in den letzten 20, 30 Jahren eben alte Nazis in der Verwaltung und in Behörden gesessen hätten. Diese Wannsee-Villa ist deshalb so besonders grotesk, oder diese Vorgeschichte ist deshalb so besonders grotesk, weil der jüdische Historiker Josef Wolf, er hat sich, als alle Bemühungen nichts fruchteten beim Berliner Senat, er hat sich das Leben genommen. Er hat sich das Leben genommen, weil er gesehen hat, also keiner interessiert sich für seine Arbeit. Seine Bücher sind damals Flops gewesen. Heute werden sie in Taschenbuchausgaben nachgedruckt und werden sogar auch gekauft. Davon hat er nichts mehr. Er hat sich damals, als er von Pontius zu Pilatus, sagt man hier, gelaufen ist, damit jemand sein Material nimmt. Er hat das gesammelt, er hat ja mehrere Bücher gemacht, gut fundierte Quellenbücher. Das heißt, die Denker im Dritten Reich, Kunst im Dritten Reich, Musik im Dritten Reich, die Richter im Dritten Reich. Also wirklich das Standardwerk, das jeder Geschichtsstudent oder jeder Lehrer oder wer auch immer sich dafür interessiert, hätte benutzen müssen. Dieses Material, das bei ihm zu Hause bergeweise rumlag, ist nie benutzt worden. Es ist jetzt nur nebenbei auch nicht in der Wannsee-Villa, sondern die Wannsee-Villa ist eröffnet worden, ohne dass bei dem Festakt oder bei den Reden, die dort gehalten sind, irgendein Wort über Josef Wolf, der dauernd die Einrichtung dieser Gedenkstätte gefordert hätte, gefallen wäre. Und das ist, denke ich, also die Schäbigkeit setzt sich noch fort im Gründungsakt, weil Josef Wolf derjenige war, der 20 Jahre hier in Berlin tatsächlich hausieren gegangen ist. Und als er gemerkt hat, also ein Jude bekniet die Deutschen, bitte beschäftigt euch mit meiner Geschichte. Er hat Auschwitz überlebt, also bitte beschäftigt euch damit. Und es hat nichts gefruchtet, und hat sich das Leben genommen. Es wäre, gut, also angebracht gewesen ist das falsche Wort. Stattdessen wurden die üblichen Sonntagsreden bei der Eröffnung dieser Ausstellung und dieser Gedenkstätte gehalten, die personell ganz schwach ausgestattet ist, die finanziell ganz schwach ausgestattet ist und deren erste Publikation, ich meine, das ist ein Treppenwitz, deren erste Publikation eine Architekturgeschichte dieser Villa ist. Ich meine, sie haben mittlerweile zwei andere Bände hinterhergeschoben, aber die sozusagen das Gründungsdokument ist die Geschichte dieser Villa. Also wen interessiert das und warum ist das wichtig? Ja? Das hätte programmatisch ein wichtiges Buch über die deutsche Geschichte am Anfang stehen sollen. Stattdessen ein Architekturbuch. Was ist nun zu sehen in dieser Villa? Ist das eine Dauerausstellung? Es gibt eine Dauerausstellung, die basiert auf einem Buch, das der Direktor dieses Instituts vor vielen, vielen Jahren geschrieben hat. Eine sehr verdienstvolle Sache damals. Das Buch heißt Der gelbe Stern, das in mehrere Sprachen auch übersetzt worden ist. Und wenn Sie so wollen, ein erster Anstoß war zur Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit in Deutschland. Nur seit diesen 15 Jahren hat sich einiges getan in der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte und sind auch einige Quellen zugänglich geworden und ist anderes Bildmaterial aufgetaucht. Das spielt leider in der Ausstellung keine große Rolle. Also dort sind immer noch die Leichenberge zu sehen und die Bilder, die auf der anderen Seite natürlich Deutsche wiederum auch sehr lieben, weil die Opfer anonymisiert sind, weil keine Namen da sind. Die Namen der Täter sind auch nicht da. Also es wäre heute doch angebracht, man könnte tatsächlich Globke zeigen als den Kommentator der Nürnberger Gesetze. Also solche Dinge spielen in der Ausstellung keine so große Rolle. Es ist eher eine der Ausstellungen, die in den 60er und frühen 70er Jahren gang und gäbe gewesen sind, wo so der anonyme Verwaltungsmord nochmal durch Bilder dokumentiert ist. Ja.